Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wir sind zu Besuch im Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen bei Starnberg. Eine grüne Oase, weit weg vom Großstadtlärm. Der Ornithologe Stefan Leitner öffnet die Tür zu seiner Voliere mit Kanarienvögeln. Und was Sie hier hören, das ist Gesang, Vollgesang der Männchen hier in der Voliere. Hier haben wir ungefähr an die, sag ich mal, 40 Männchen. Sie sehen auch hier lauter Nester, die also ihre Weibchen überzeugen wollen, ein zweites Gelege zu produzieren. Und der Gesang dient auch dem Paarzusammenhalt zwischen den Partnern und auch bei nahen aneinanderliegenden Nestern andere Männchen fernzuhalten vom eigenen Nest. Wenn jetzt ein Männchen noch kein Weibchen gefunden hat, dann versucht er das Weibchen auch durchaus zu überzeugen und dazu braucht es mehrere Anläufe. Also die Weibchen sind nicht sofort bereit, sich mit diesen Männchen einzulassen. Wer Vogeldamen erobern will, muss sich also ins Zeug legen, muss immer wieder aufs Neue gesangstechnische Spitzenleistungen abliefern. Der Druck, den die Damen hier aufbauen, für Biologen ist er eine der zentralen Erklärungen dafür, warum Vögel überhaupt singen. So viel steht fest. Doch Stefan Leitner und seine Kollegen in Seewiesen und viele andere Forscher rund um die Welt treiben natürlich noch viel mehr Fragen um. Wie genau lernen diese intelligenten Geschöpfe eigentlich ihre Gesänge? Wie sind diese Gesänge aufgebaut, geordnet und strukturiert? Und lohnt sich der ganze Aufwand für die Vögel eigentlich? Die große Vielfalt. Oder? Der Biologe Uwe Westphal hat einen ganz besonderen Weg gewählt, sich dem Gesang der Vögel anzunähern. Und zwar bereits in jungen Jahren. Er scheint wie kein anderer die Sprache der Vögel zu sprechen. Was nicht nur Menschen verblüfft, sondern offenbar auch so manchen Vogel. Wie Uwe Westphal selbst berichtet. Als er in jungen Jahren auf dem Bauernhof seiner Großeltern einmal Fahrrad fahren will, sitzt im Stall ein Überraschungsgast auf seinem Fahrrad. Eine flügge gewordene Rauchschwalbe. Und dann, was denke ich, was machst du jetzt? Und dann habe ich sie mal angesprochen, habe ihr guten Tag gesagt, nicht auf Hochdeutsch, sondern auf Rauchschwalbisch, die Kontaktrufe. Die Schwalbe hat mich dann groß angeguckt, hat gedacht, er sieht nicht aus wie meine Eltern, aber er spricht unsere Sprache. Mal sehen, was er dazu sagen kann. Und vielleicht hat er ja auch eine Fliege mitgebracht. Und dann hat sie mir auch geantwortet. Dann haben wir uns gegenseitig angezwitschert. Und dann kamen aber in dem Moment die Schwalbeneltern durch das offene Dielenfenster geflogen und dachten nun, ihr Kind wäre in größter Gefahr. Und fingen dann an zu warnen. Und dann waren sie etwas verwirrt und flogen lockend und warnend durch die Diele und setzten sich dann schließlich auf den Balken über den Kuhstall und lockten ihrerseits das Kleine und das flog hoch und wurde gefüttert und ich konnte Fahrrad fahren. Rund 130 Vogelarten hat Uwe Westphal inzwischen in seinem Repertoire. Ein Talent, das er auch nutzt, um Interessierten zu helfen, sich zu orientieren in der ungeheuren Vielfalt der Gesänge, zum Beispiel bei Vogelexkursionen. Um sich Rhythmus und Klang einzuprägen, erweisen sich dabei auch sogenannte Merksprüche als hilfreich, zum Beispiel für die Kohlmeise. So dieses Zizidä, Zizidä, Sitzida, Sitzida, Sitzida. Siehst du mich, siehst du mich, siehst du mich. Oder für den Zaunkönig habe ich ihn sehr schön selbst erfunden auch. Dieses Rollen und Schmettern. Ich bin drrr, König, bin ich, bin drrr, König, bin ich. Einen bemerkenswerten Merkspruch gibt es auch für die Singdrossel, und zwar aus der Schweiz. Da unterhalten sich zwei Menschen mit Brocken von Französisch und Schweizerdeutsch. Da wird ein Herr Huber, französisch ausgesprochen Monsieur Hubert, gefragt, wo er hin will, nach Bern oder nach Bühl. Und er will aber nach Montreux. und den Pispalü, einen berühmten Schweizer Berg, besichtigen. Und das klingt dann so, Rhythmus der Singdrossel. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Miss Hubert, Hubert, Hubert, Hubert. Wohi, wohi, wohi, wohi, wohi. Auf Bern, auf Bern, auf Bern, auf Bern. Auf Bühl, auf Bühl, auf Bühl, auf Bühl, auf Bühl. Montreux, Montreux, Montreux, Montreux, Montreux. Bispalü, Bispalü, Bispalü, Bispalü. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Wer das einmal gehört hat, der wird das nicht vergessen. Oder der lange, komplexe Gesang der Feldlerche. Ich singe den jetzt mal erstmal. Und der Merkspruch: Nun bin ich hier, nun bin ich hier, nun bin ich hier, nun bin ich hier, nun bin ich hier, bei der Wiese, Wiese, Wiese, Wiese, Wiese, Wiese, Wiese, Wiese, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, Mr. Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, was mich trieb, was mich trieb, was mich trieb, was mich trieb, was mich trieb, was mich trieb, ist die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe zu ihr, zu ihr, zu ihr, zu ihr. Und wenn man das dann sich immer wieder vorspricht, dann wird man den Gesang immer erkennen und wird dann auch nie wieder vergessen. Ornithologische Lehrbücher unterscheiden in der Regel zwischen Rufen und Gesängen. Die Gesänge sind meist komplexe Lautfolgen, die eher erlernt sind. Im Extremfall können sie, wie bei der Nachtigall, aus bis zu 260 Strophentypen bestehen. Und sie haben meist zwei zentrale Ziele: Revierverteidigung und Weibchen anlocken. Die Rufe hingegen sind meist sehr kurz, in der Regel angeboren, und sie haben ganz spezielle Funktionen je nach Situation. Da gibt es Flugrufe, Standortrufe, Bettelrufe, Angstrufe, Warnrufe und so weiter. Unterm Strich beeindrucken so selbst einzelne Vögel mit einem erstaunlichen Lautrepertoire, zum Beispiel die Amsel. Die hat nicht nur ihren Gesang. Sondern auch jede Menge Spezialrufe parat. Meinetwegen haben die Amseln ja kleine, die haben das Nest schon verlassen, die können noch nicht fliegen, verteilen sich im Garten, minimieren so das Risiko, alle auf einmal von der Katze gefressen zu werden. Aber die Eltern müssen sie ja wiederfinden. Das heißt, die Jungamseln äußern permanent sogenannte Standortrufe. Nun sehen die Amseleltern eine Katze sitzen. Ist noch weit weg und ist ungefährlich. Sie putzt sich vielleicht, aber man muss wohl mal Bescheid sagen, dass da ein Bodenfeind ist, eine Katze ist. Der Bodenfeind Alarmruf in leichter Form. Nun kommt die Katze näher. Man braucht es gar nicht zu sehen, man hört es, dass die Katze kommt. Kommt die Katze noch näher, fängt sie an zu tixen. Das kann ich gar nicht so scharf und so schrill, wie die Amsel das kann. Selektionsdruck oder sängerische Spitzenleistungen. Nicht nur die Rufe, auch die Gesänge vieler Vögel beeindrucken durch ihre unglaubliche Vielfalt. Am Ende scheint der ganze Aufwand allerdings nur auf ein zentrales Ziel hinauszulaufen: Weibchen zu beeindrucken und Reviere abzustecken. Der Ornithologe Hans-Heiner Bergmann. Wenn ich also solch einem Männchen den eigenen Gesang vorspiele, dann wird er böse, dann wird er fuchtig und kommt angeflogen zu der Lautquelle und sucht nach dem Rivalen. Das ist aggressiv. Ein Aspekt, der zeigt, der Vogel singt, um andere Konkurrenten männlichen Geschlechts wegzuhalten. Zu sagen, das ist meins, bleib weg davon. Männchen nutzen Gesänge also als Kampfgesang, um Rivalen zurechtzustutzen, abzuschrecken und um ein einmal erobertes Territorium dauerhaft zu verteidigen. Doch die Gesänge leisten noch mehr. Sie sind eine Art akustische Visitenkarte, mit der sich die Männchen den Weibchen empfehlen. Nicht ganz freiwillig, sondern weil sie, wie die Biologen sagen, unter Selektionsdruck stehen. Mit anderen Worten, wer als Sänger nicht taugt, darf sich eben nicht fortpflanzen. Ja, so ist das. Ich kann mir eben vorstellen, dass unter diesem Selektionsdruck, den die Weibchen ausüben, die gerne das am schönsten singende Männchen gewinnen wollen, weil sie davon ausgehen, dass gut singen, reich singen, anhaltend singen können, dass das eine Leistung ist, die Vorhersagen zulässt, darüber, wie so ein Männchen dann auch bei der Brut hilft und welche Eigenschaften es sonst so hat. Und das ist also eine Selektion, die die Weibchen treiben. Diese beiden Urgesangstypen, also Kampfgesang und Balzgesang, fallen bisweilen auch akustisch recht unterschiedlich aus, werden sängerisch also ganz unterschiedlich umgesetzt. Ein schönes Beispiel: der Drosselrohrsänger. Konkurrierenden Männchen schmettert er eine Art Fanfarengesang entgegen. Eher kurz, weniger variabel, dafür intensiv. Und dann haben sie aber auch die Möglichkeit, längere Gesänge zu machen, andere Phrasen, variationsreicher. Und der richtet sich an die Weibchen. Und das ist natürlich mal ein schönes Naturexperiment, wo man sieht, diese beiden Funktionen können auch mal unterschiedliche Wege gehen und können unterschiedliche Gesänge hervorbringen. Und da sieht man schon wieder, da arbeiten die Weibchen daran, die wollen gerne, dass sie Männchen gewinnen, die vielgestaltig singen, die machen da Selektionsdruck. Doch dieses Fanfarenblasen gegenüber anderen Männchen, das interessiert die gar nicht so. Die wollen gerne hervorragend, vielgestaltig, schön sozusagen singende Männchen haben. Und daher kommt vieles auch an Musikalität, die wir da so erkennen. Die Weibchen sind daher auch selbst alles andere als unmusikalisch. Schließlich sind sie die Schiedsrichter. Und viele Weibchen singen auch selbst. In Europa hört man sie zwar eher selten und im Verborgenen, beispielsweise in den Tropen sieht es aber schon ganz anders aus. Dort singen die Weibchen bisweilen sogar im Duett mit ihren Partnern. Männchen und Weibchen in schneller Abfolge. Sie synchronisieren sich gleichsam, verteidigen ganzjährig gemeinsam ihr Revier. Ornithologen haben ein aufwendiges Instrumentarium entwickelt, um solche Gesänge zu analysieren. Am Computer werden Aufnahmen digitalisiert und grafisch angezeigt. Es entstehen sogenannte Sonagramme. Die erstaunlichen Ordnungsprinzipien der Gesänge, Tonhöhen und Schallintensität werden so im zeitlichen Verlauf sichtbar und analysierbar. Ein Blick in diese Sonagramme offenbart unter anderem sehr schnell, das, was wir Menschen als musikalisch empfinden, also zum Beispiel Gesänge mit Tönen aus einer reinen Frequenz, die durch keinerlei Modulation verändert werden, ähnlich wie ein Flötenton, solche gleichsam reinen Töne finden sich bei Vögeln selten. Eine Ausnahme, das berühmte Pfeifmotiv aus dem Gesang der Nachtigall. Eine Reihe von Pfeiftönen folgt in recht konstanter Tonhöhe aufeinander. Es entsteht eine Art tonales Schluchzen, das viele Menschen als besonders musikalisch empfinden. Doch es gibt noch andere Kandidaten, die durch ihre melodischen Qualitäten beeindrucken. Der Flageolettzaunkönig aus dem Amazonasgebiet. Er hat eine erstaunliche Vorliebe für konsonante Intervalle, vor allem Oktaven, reine Quinten und Quarten, weshalb auch er auf Menschen wohl besonders musikalisch wirkt, wie Forscher am Max-Planck-Institut in Seewiesen beobachtet haben. Derartige Phänomene sind allerdings eher die Ausnahme. Rätselhaft bleibt vor allem, wie die Vögel selbst wohl ihren Gesang wahrnehmen. Ob sie also selbst gleichsam eine Art Konzept haben von Konsonanz, von Tonart, Motiv und so weiter. Gene und Umwelt oder von Jugendgruppen und Akkuschraubern. Wir sind nochmal zurück in Seewiesen bei Stefan Leitner. Er und seine Kollegen haben unter anderem erforscht, was passiert, wenn so ein Kanarienvogel ohne Vorbild aufwächst, dem er zuhören, das er nachahmen kann. Wir haben diesen Tieren nur Geräusche aus ihrer natürlichen Umgebung vorgespielt, also Meeresrauschen, Regen, Wind. Dann entwickelt er einen Gesang, der sehr rudimentär ist. Zwar an einen Kanarienvogel erinnert, aber denn der Rhythmus und die ganze Silbenzusammensetzung ist grundlegend anders von dem normalen Kanariengesang. Denn so ein normal entwickelter Kanarienvogel klingt doch deutlich anders. Und hier nochmal der Sänger ohne Vorbild. Das Beispiel zeigt auch, wie sehr hier die Grenzen fließen. Die Fähigkeit zu singen ist einem Kanarienvogel zwar durchaus angeboren, ohne Input von außen aber wird aus ihm kein Meistersinger. Schwer haben es auch Jungvögel, die erst Ende Juli schlüpfen, wenn ihre Väter die Singsaison bereits beendet haben und verstummt sind. Diese Jungvögel hören überhaupt keinen Gesang. Jetzt kann man ja sagen, ja, dann müssten die irgendwas Komisches singen oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht singen im nächsten Jahr. Sowas haben wir aber nicht. Jeder Kanarienvogel hier in der Voliere kann singen. Das heißt, diese Vögel müssen eine andere Strategie entwickeln, um ihren Gesang unabhängig von einem Altvogelgesang zu erlernen. Und diese Strategie ist so einfach wie wirkungsvoll. Sie gründen gleichsam eine Jugendgruppe und nehmen Nachhilfeunterricht. Wenn die nämlich mit ihren jugendlichen Artgenossen zusammen sind, sitzen die in sogenannten Gesangsschulen zusammen und hören ihren Brüdern zu, die den Gesang üben, die aber ihrerseits ja den Gesang ihrer Väter gehört hatten, weil sie ja im März oder April geschlüpft sind. Und die haken sich dann in die Gesangsentwicklung dieser Jungvögel ein und können dann nach weiteren 100 Tagen genauso gut singen wie ein Vogel, der 3 Monate lang Altvogelgesang gehört hat. Wenn statt eines Vogels ein Mensch zum Vorbild wird, passieren ebenfalls erstaunliche Dinge. Hier pfeift, verblüffenderweise, kein Mensch, sondern ein Gimpel. Beigebracht hat ihm das der inzwischen verstorbene Forscher Jürgen Nicolai durch regelmäßiges Vorpfeifen. Also die jungen Männchen hören von einem Vorsänger, wie man als Gimpel so singt, und nachher üben sie sich das ein und beherrschen das. Wenn sie jetzt ganz massiert als Jungvogel eine bestimmte Melodie vorgepfiffen bekommen, und das hat der Jürgen Nicolai getan, oftmals, dann übernehmen sie die. Und offenbar haben die Gimpel einen so großen Speicher, dass so ein Volkslied da reinpasst. Doch da gibt es Grenzen. Eine Amsel oder ein Zaunkönig würden keine Volkslieder trällern. Andererseits sind viele Vögel doch wieder hemmungslos, wenn es darum geht, ihre Umgebung zu imitieren. Handys, Motorsägen, Baustellenlärm. Kein Problem. Und welchen Sinn ergibt der Klingelton aus der Amselkehle nun oder der Akkuschrauber-Sound bei dem Leierschwanz? Auch das ist natürlich klar. Auch das wieder ist letzten Endes aber die Funktion, die das Weibchen da auch fördert, dass man vielgestaltig singt. Das ist dann eben das Thema sing vielgestaltig und du bist bei den Weibchen gut angesehen, dann kann es auch eine Motorsäge sein. Oder Amseln und Singdrosseln machen Handys nach, sodass man also plötzlich im Garten sein Handy hört und rausrennt und dann war es doch nur die Amsel. Vögel haben aber nicht nur ein erstaunliches Talent, Dinge zu imitieren, Vorbilder nachzuahmen. Sie pflegen, wie Menschen, auch lokale Eigenheiten. Ja, man könnte sagen, sie sprechen Dialekte. Oft sind also nur grobe Grundlagen angeboren. Die Feinheiten werden regional angepasst. Zum Beispiel sogenannte Regenrufe beim Buchfinken. Die sind, wider alle Regeln, nicht angeboren, sondern werden erlernt. Hans-Heiner Bergmann. Wenn Sie in Griechenland sind und hören einen unbekannten Pfeifton aus einem Baum heraus, dann brauchen Sie eine Weile, um herauszukriegen, das ist ein Buchfink. Der macht diesen Regenruf in Griechenland als Heat, ein hohes Heat. Bei uns kennen Sie sowas als Rölsch, Rölschen, das umschreibt sozusagen akustisch. Und wir haben in Osnabrück das mal kartiert und haben gefunden, da gab es allein in dieser Stadt und ihrem Umfeld 4, 5 verschiedene solche Dialekte nebeneinander und Zwischenformen, Mischformen, alles. Und wir wissen auch genau, die müssen tradiert werden, die müssen auch gelernt werden. Das sind Rufe, die eigentlich Gesangsersatz darstellen. Sie hörten »Vom Bettelruf zur Bravour-Arie – Warum Vögel singen« von Martin Schramm. Technik Andreas Ummenhofer. Sprecher Andreas Neumann und Johannes Hitzelberger. Eine Sendung von Radio Wissen.